Ich werde heute etwas vortragen, was Sie auf der Lernplattform auch finden, was stammt aus dem Buch Feindaufklärung und Re-Education, herausgegeben von Stefan Griegert. Ferner bin ich Redakteurin der Zeitschrift Sans Phrase, die hier aufliegt, und habe mich auch mit den weiblichkeitsspezifischen Aspekten der psychoanalytischen Theorie beschäftigt, etwa in diesem von mir mit herausgegebenen Buch. Der Büchertisch wird, so haben wir uns das überlegt, dreimal im Semester hier sein, also heute noch zwei weitere Male im Laufe des Semesters. Wenn Sie also Interesse haben, die Bücher nicht nur eingescannt zu lesen, sondern etwas davon zu erwerben, haben Sie die Möglichkeit. Ah ja, was die Scans angeht, also Nico Schreiter war so nett und hat bis jetzt das meiste eingescannt. Wenn Sie sehen, dass irgendwo eine Seite fehlt oder unleserlich ist oder so, sagen Sie nicht, die haben das schlecht organisiert, sondern sagen Sie einfach Bescheid, dann werden wir das reparieren. Kommt vor. Ne? Danke nochmal fürs Einscannen. Okay, also wenn es von Ihnen keine Fragen vorab gibt, dann starten wir mal mit eben diesen psychoanalytischen Grundlagen. Das heißt, es wird heute recht viel um Freud gehen, aber auch um Sigmund Freud in der Lesart der kritischen Theorie. Abgesehen von dem Feindaufklärung und Education Buch habe ich auf der Lernplattform als zweiten Text einen von Adorno über die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Propaganda auf die Lernplattform geladen. Daraus werden ein paar Punkte heute vorkommen, aber eben, wie schon erwähnt letztes Mal, der Luxus der heutigen Einheit ist, dass Sie im Wesentlichen das in meinen Texten nachlesen können, was ich heute erzähle. Das ist sicherlich nützlich für die Prüfungsvorbereitung. Ansonsten haben Sie sicher auch schon gesehen, dass wir die Aufnahmen immer gleich von der jeweiligen Einheit online auf die Lernplattform stellen. Okay, so. Ich werde also ein paar Ausblicke auch machen auf das, was Sie nächstes Mal hören werden und dann auch auf Antisemitismustheorie, weil das einfach sowohl die Kritik der politischen Ökonomie als auch die Antisemitismustheorie so eine zentrale Rolle in der kritischen Theorie spielt, dass es schwierig ist, nur über die psychoanalytischen Grundlagen zu sprechen, ohne dauernd so ein bisschen vorzugreifen in das, was in den nächsten Vorträgen noch vertieft wird. Aber ich glaube, das ist ja kein Schaden, sondern hilft Ihnen, die Sachen einzusortieren. Die Hinwendung von Gesellschaftskritikern und Kritikerinnen zur Psychoanalyse hat, so lässt sich anfangen, wie viele andere Neuorientierungen der Linken, ihre Wurzel in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die kommunistische Revolution, deren Ausbruch und Erfolg in den entwickelten kapitalistischen Staaten erwartet wurde, war ja, wie wir alle wissen, dort ausgeblieben, und in der Sowjetunion, das hatten wir angeschnitten letztes Mal, wo eine siegreiche Revolution unter Anführungszeichen gelungen war, zeigte sie sehr schnell autoritäre Tendenzen, die mit der Einrichtung eines Vereins freier Menschen, wie Marx das formulieren würde, wenig zu tun hatte. Das heißt, es geht am Anfang um die Frage, wie es denn sein könnte, dass, wie wir schon angedeutet hatten letztes Mal, dass wir eine objektive Möglichkeit von einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft haben. Andererseits die Revolution, wo sie sich einstellt, so autoritäre Tendenzen zeitigt und ganz im Gegenteil sich die Massen dem Faschismus, wie es zunächst hieß, zuwandten. Ich zitiere ausnahmsweise in diesem Zusammenhang Wilhelm Reich mit der Massenpsychologie des Faschismus. Wilhelm Reich, der später, naja, sagen wir, etwas abgespaced ist, aber hier in dieser Zeit einen sehr wichtigen Punkt festgehalten hat. Er sagt, nicht, dass der Hungernde stiehlt oder dass der Ausgebeutete streikt, ist zu erklären, sondern weshalb die Mehrheit der Hungernden nicht stiehlt und die Mehrheit der Ausgebeuteten nicht streikt. Ebenso unproduktiv ist die Erklärung, die politische Reaktion hätte in Gestalt des Faschismus die Massen vernebelt, verführt und hypnotisiert. Liegt nicht nahe zu fragen, was in den Massen selbst vorgeht, dass sie die Funktion des Faschismus nicht erkennen, fragt Reich. In der Massenpsychologie des Faschismus, die Antwort, die er darauf gibt, würde ich nicht unmittelbar unterschreiben, aber auf jeden Fall die Fragestellung, der Ausgangspunkt ist sehr ähnlich zu dem, was in der kritischen Theorie natürlich auch diskutiert wurde, am Institut für Sozialforschung diskutiert wurde. Die Wissenschaftler rund um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die dann später, wie ich schon gesagt habe, letztes Mal aus Deutschland in die USA emigriert waren, untersuchten die Wirkung gesellschaftlicher Verhältnisse auf das Subjekt und die dadurch entstehende Zurichtung im Individuum. Darum wird es ganz stark gehen. Sie verknüpften damit also traditionelle Anliegen der Psychologie mit jenen der Sozialwissenschaften. Die kritische Theorie stellte die Frage nach dem Kitt der Gesellschaft, der diese auch dann noch zusammenhält, wenn ökonomische Interessen dies nicht mehr tun. 1955 hat Adorno dazu geschrieben in dem Text zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie und sagt, die alte Erklärung allein, dass die Interessenten alle Mittel der öffentlichen Meinung kontrollieren, reicht nicht aus. Denn die Massen ließen kaum von plumper und augenzwinkernd unwahrer Propaganda sich einfangen, wenn nicht in ihnen selbst etwas den Botschaften vom Opfer und vom gefährlichen Leben entgegenkäme. Darum hat man es, wieder angesichts des Faschismus für notwendig erachtet, die Theorie der Gesellschaft durch Psychologie, zumal analytisch orientierte Sozialpsychologie, zu ergänzen. Das Zusammenspiel der Erkenntnis gesellschaftlicher Determinanten und der in den Massen vorherrschenden Triebstrukturen versprach volle Einsicht in den Zusammenhalt der Totalität. Auch heute gilt wieder, wenn Sie Verständnisnachfragen haben, melden Sie sich einfach sofort, wenn ich Sie übersehe, machen Sie sich geräuschvoll bemerkbar oder so. Sie können mich jederzeit unterbrechen und ich wiederhole den Punkt noch einmal oder so. Diskussionsfragen machen wir später. Gesellschaftstheorie müsse sich also auch auf diesen subjektiven Faktor, die psychische Beschaffenheit der Subjekte, einlassen, um das Fortbestehen eines Leid und Elend hervorbringenden Systems zu erklären, das nicht existieren könnte, wenn es nicht, so Adorno, die Menschen selbst bis ins Innerste so gemodelt hätte, dass sie ihm konformieren. Also, dass sie mit ihm konform gehen, dass sie mit ihm sich einverstanden zeigen. Bald fanden dann psychoanalytische Kategorien Eingang in fast jedes Werk, das aus dem Umfeld des Instituts für Sozialforschung stammte. Ich hatte schon angedeutet, es wird heute um die sogenannten Studien zum autoritären Charakter gehen. Davor noch die Studien über Autorität und Familie sind hier zentral von Horkheimer. Es geht also um die Beleuchtung des Zusammenhangs zwischen Psychologie bzw. Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Aber, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, es ist falsch herum. Weil wir müssen von diesem Primat der Ökonomie ausgehen. Wir müssen festhalten, dass die Kritik der politischen Ökonomie sozusagen zuerst kommt und dann dieser Niederschlag im Subjekt. Was heißt das? Adorno sagt in der schon erwähnten Schrift zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, während die gesellschaftlichen Gesetze nicht aus psychologischen Befunden extrapoliert werden können, ist am Gegenpol das Individuum nicht einfach Individuum und Substrat der Psychologie, sondern immer zugleich Träger der gesellschaftlichen Bestimmungen, die es prägen. Und jetzt zu dem Primat, also die Ökonomie ist die deutungshöhere Macht sozusagen, noch der vulgäre Materialismus, der den individuellen Reaktionsformen handfeste Profitinteressen zugrunde legt, hat Recht gegen den Psychologen, der wirtschaftliche Verhaltensweisen von Erwachsenen aus ihrer Kindheit ableitet, die objektiven ökonomischen Gesetzen folgen. Also das heißt, auch dass Sozialwissenschaften und Psychoanalyse zwingend zusammengehören, aber in der Gesellschaft in gewisser Weise auseinanderfallen, wir hier Widersprüche haben und das versuchen wir heute einzufangen. Wie schon gesagt, dabei spielt der Antisemitismus eine zentrale Rolle und hier greife ich ein bisschen vorweg zu dem, was dann in dem Vortrag von Andreas Peham kommen wird. Im Zweiten Weltkrieg wurde den kritischen Theoretikern angesichts der drohenden Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden der ursächliche Zusammenhang von radikaler Gesellschaftskritik und der Kritik des Antisemitismus deutlich. Antisemitismus-Theorie, so ist wichtig festzuhalten, ist demnach kein Expertenwissen in Extremismusfragen, sondern die Analyse einer Gesellschaft anhand der fürchterlichsten Konsequenz, die diese Vergesellschaftungsform hervorgebracht hat und in der Shoah gemündet ist. Der Antisemitismus gerät deshalb ins Zentrum der Kritik, weil er die Grundlage für den Rückfall in die Barbarei war und er alle durch die falsche Gesellschaft hervorgerufenen destruktiven Züge vereint. Also falsche Gesellschaft als etwas, was wir über Phasen des tödlichen Antisemitismus hinaus analysieren müssen, aber hier Phasen wie den Zweiten Weltkrieg und die Shoah, in denen diese fürchterlichsten destruktiven Züge vereint werden. Der Rückfall in die Barbarei wird als Potenzial der modernen Welt analysiert. Das hatte ich angedeutet bei den Hinweisen zur Dialektik der Aufklärung. Also ein Potenzial der modernen Welt, das in Auschwitz und all den anderen Städten der Vernichtung kulminierte, dessen Grundlagen aber weiter fortbestehen. Der Stellenwert der Beschäftigung mit dem Antisemitismus hat sich für die kritischen Theoretiker durch und während des Holocaust grundlegend gewandelt. Ich hatte letztes Mal aus dem Gedächtnis mehr schlecht als recht einen Brief zitiert, der diesen Wandel und die neue Bedeutung des Antisemitismus zum Ausdruck bringt. Hier jetzt, wie also genau Adorno und Horkheimer diese neue Rolle des Antisemitismus beschreibt, in einem Brief aus 1940. Mir geht es allmählich so, sagt Adorno oder schreibt Adorno an Horkheimer, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich vom Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Oftmals kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen. Ich frage mich, ob wir nicht ganz gleich, wie es mit dem Projekt wird, wie gesagt, Drittmittelfinanzierung, prekäre Finanzierungslage des Instituts in den USA, ganz gleich, wie es mit dem Projekt wird, die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellen. Also irgendwie noch recht vage, aber diese neue Ahnung, dass der Antisemitismus zentral für das Verständnis unserer Gesellschaft ist. Das heißt, man kann sagen, dass sich im Begriff der antisemitischen Gesellschaft die gesamte kritische Theorie verdichtet. Und zwar im modernen Antisemitismus ist der Ausgangspunkt die Annahme, dass mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, jetzt greife ich ein bisschen voraus für Michael Heinrichs Vortrag, aber ich muss Ihnen ein sinnvolles Ganzes bieten. Also die Annahme steht am Ausgangspunkt, dass mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auch der moderne Antisemitismus entstanden ist. Dieser Schluss, wie wir heute in dem Seminar zur Antisemitismustheorie auch ausführlich in der Früh diskutiert haben, an vormoderne Formen der Judenfeindschaft an und übernahm von diesen das Objekt seines Hasses. In Europa war diesbezüglich die Tradition des religiösen christlichen Antisemitismus von besonderer Bedeutung. Beim modernen Antisemitismus handelte es sich ursprünglich um eine Reaktion auf die Durchsetzung des Kapitalismus und die damit einhergehenden gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen. Die direkten Abhängigkeitsverhältnisse feudalistischer Gesellschaften, welche einer indirekten gewissermaßen abstrakten Herrschaftsform. Früher hatten wir Feudalherren, Lehnsherren, Könige, Kaiser als personifizierbare, persönlich real vorhandene Herrschende. Nun haben wir also indirekte, grob gesagt, gewissermaßen abstrakte Herrschaftsformen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die von Marx, wie den meisten bekannt sein wird, als stummer Zwang der ökonomischen Verhältnisse umschrieben wurden. Die Emanzipation der Menschen von den Schranken des Feudalismus ging einher mit der Emanzipation der Jüdinnen und Juden von jahrhundertelanger Ausgrenzung und Diskriminierung. In den Augen der traditionell judenfeindlichen christlichen Mehrheitsbevölkerungen, zumindest insbesondere in Deutschland und Österreich, erschienen die Juden als, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt, Kolonisatoren des Fortschritts. Wie selbstverständlich erschien die Verknüpfung der Emanzipation der Juden mit der als bedrohlich angesehenen Modernisierung. Emanzipation und Modernisierung gingen Hand in Hand. Als bedrohlich wurden dabei vor allem jene Aspekte empfunden, die dem althergebrachten Leben unter feudalistischen Verhältnissen mit all seinen starren Regeln widersprachen. Zünfte und so weiter. Über das eigene Leben entschied fortan nicht mehr das festgefügte Regelwerk traditioneller Prägung, sondern Erfolg oder Misserfolg am Markt. Der moderne Antisemitismus besteht wesentlich in der Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse unter der Herrschaft von etwas sehr Unpersonifizierbarem, nämlich Kapital und Staat. Die kritische Theorie des Antisemitismus, die diesem Verständnis zufolge nichts anderes ist als die kritische Theorie der Gesellschaft, stellt dabei, das hatte ich auch schon angedeutet, konsequent das Individuum ins Zentrum der Analyse und Kritik. Allerdings auf die einzige Art und Weise, wie darüber überhaupt sich sinnvoll etwas aussagen lässt. Nicht von naiv-anthropologischen Annahmen über das Wesen des Menschen ist die Rede, sondern vom beschädigten Leben der einzelnen Subjekte. Wie beschädigt die Art, die Einrichtung der Gesellschaft, in der wir leben, das einzelne Subjekt? Und in welchem objektiven Verblendungszusammenhang, wie das heißt, wird nächstes Mal Michael Heinrich auch nochmal erklären, in welchem Verblendungszusammenhang ist das Individuum ausgesetzt, dessen klägliche Übersetzung im Subjekt das Individuum eben ist. Voraussetzung erfolgreicher Subjektkonstitution, so werden wir nächstes Mal genauer hören, ist für die überwältigende Mehrzahl der Menschen die funktionierende Verwertung der einzelnen einzigen Ware, über die sie aus bisher gesellschaftlichen Banden, Voraussetzung erfolgreicher Subjektkonstitution noch einmal, ist für die überwältigende Mehrzahl der Menschen die funktionierende Verwertung der einzigen Ware, über die die aus bisherigen gesellschaftlichen Banden befreiten, einander atomisiert gegenüberstehenden Warenbesitzer noch verfügen, der wahre Arbeitskraft. Erfolg oder Misserfolg der Verwertung liegen jedoch außerhalb des Einflussbereiches, wie wir alle wissen, der einzelnen Subjekte. Ob man arbeitslos wird, hängt oft nicht, gar nicht davon ab, ob man, was man geleistet hat. Daher bleibt die Subjektivität in der bürgerlichen Gesellschaft Ideologie. Von einem beschädigten Subjekt ist also die Rede. Und beschädigt ist es, weil es im Interesse der Selbsterhaltung gezwungen ist, an sich selbst Ansprüche zu stellen, die es aus sich selbst heraus gar nicht erfüllen kann. Wollen Sie vielleicht sich setzen? Gibt es noch Plätze? Wer hat noch Sitzplätze? Da wäre einer. Da, Fensterbänke wären vielleicht auch, wenn Sie raufkommen, möglich. Sonst komme ich mir viel zu lang vor, wenn ich stehenden Menschen was erzählen muss. Rutschen Sie ein bisschen zusammen. Dankeschön. Okay. Also soweit diese Aufhängung im gesellschaftlichen, im ökonomischen. Jetzt zum autoritären Charakter. Wenn man raufkommt, ist es, glaube ich, ganz okay. Okay. Also zum autoritären Charakter. Ja, bitte. Dazu haben wir auch einen eigenen Vortrag zum Verhältnis zwischen Antiziganismus und Antisemitismus. Das ist eine sehr wichtige Frage, die auch in meiner eigenen Arbeit relativ viel Platz einnimmt. Sie haben einerseits auf jeden Fall recht, dass es viele Parallelen zwischen dem Hass auf Roma und Sinti und der Vernichtung von Roma und Sinti gibt und dem Antisemitismus. Gleichzeitig gibt es auch entscheidende Unterschiede. Also während die Juden verfolgt werden als Gegenrasse in der Tradition des religiösen Antijudaismus, weil sie sozusagen die eigene Religion nicht anerkennen, gelten ja Roma als schlechte Christen sozusagen, also als etwas innerhalb der christlichen Tradition. In der Verfolgung haben wir hier entscheidende Unterschiede, auf die Tobias Neuburger sehr ausführlich eingehen wird, deswegen ganz kurz. Wir haben etwa bei den muslimischen Roma in dem Ustascher Staat, im sogenannten unabhängigen Staat Kroatien und Bosnien, das Phänomen, dass muslimische Roma etwa nicht ausgeliefert werden, weil die muslimischen Machthaber erfolgreich sagen, wir geben unsere muslimischen Roma nicht her. Und die werden dann tatsächlich beschützt, nicht deportiert, sie überleben. So eine Ausnahmeregelung, sozusagen trotz aller Geschichten mit Ausnahmeregelungen für Jüdinnen und Juden, aber für eine ganze Bevölkerungsgruppe, wäre undenkbar für den Antisemitismus, diese Vorstellung von, wenn wir Nazis sie nicht umbringen, dann werden sie uns ausrotten. In dieser Vollständigkeit des Wahns sozusagen finden wir das im Antiziganismus nicht, trotz der vielen Parallelen, die Sie zu Recht ansprechen. Darf ich es dabei belassen, weil wir wirklich uns 1,5 Stunden dann nur damit beschäftigen werden? Okay. Genau. Wenn ich Sie vertrösten muss, muss ich Sie halt vertrösten, aber wie gesagt, ich finde das auch ganz entscheidend und deswegen kommt was dazu. Okay. Autoritärer Charakter also. Als zeitgenössische Reflexion über das in Deutschland unter nationalsozialistischer Herrschaft sich abzeichnende Grauen entstanden diese sogenannten Studien zum autoritären Charakter. Ich würde sagen, sie sind bis heute als Meilenstein der Forschung zu dieser autoritären Persönlichkeit und auch zum Antisemitismus zu bezeichnen. Warum? Weil sich 60 Jahre nach ihrem Erscheinen immer noch nicht Entscheidendes getan hat, sozusagen. Also sie haben leider nicht an Aktualität verloren, insofern, als sich die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen seit damals nicht entscheidend verändert haben. Natürlich schon verändert haben, aber nicht entscheidend in diesen Punkten, die den Antisemitismus ausmachen. Die anfängliche Idee der Untersuchung war es, eine empirische Studie über Antisemitismus zu erstellen, aber immer deutlicher wurde dabei, dass der Antisemitismus durch eine Vielzahl anderer Charaktermerkmale ergänzt wird, die zusammen eine sogenannte autoritäre Persönlichkeit ergeben. Also man muss sich das ganz banal erstmal so vorstellen, autoritärer Charakter, autoritäre Persönlichkeit heißt nach unten treten, nach oben buckeln, das wäre der alltagssprachliche Erklärungsansatz dazu. Also eine Vielzahl anderer Charaktermerkmale, die zusammen diese autoritäre Persönlichkeit ergeben. Eines der zentralen Ergebnisse der Studie lautet, dass bei Personen, die eine hohe Anfälligkeit für sogenannte faschistische Positionen aufweisen, hohe Übereinstimmungen in wesentlichen Bereichen ihrer Charakterstruktur feststellbar sind. Ich sage das mit dem Faschismus immer so komisch, weil das der frühere Begriff war, als man noch nicht zu Recht darauf gepocht hat, dass man von nationalsozialistisch sprechen muss, wenn man adressieren will, was in der Shoah gründet. Aber in der Zeit des Zweiten Weltkriegs war das noch nicht so durch, dass man sozusagen unpräzise die NS-Vernichtung zu anvisieren, man eben von nationalsozialistisch und nicht von faschistisch sprechen soll. Deswegen betone ich das immer so seltsam. Das soll das heißen. Also, Personen, die eine hohe Anfälligkeit für faschistische Positionen aufweisen, weisen in Übereinstimmung dazu in wesentlichen Bereichen ihrer Charakterstruktur sehr viele Ähnlichkeiten auf. Der latente Antisemitismus wird in dieser Studie in der sogenannten F-Skala für Faschismus-Skala erhoben. Menschen mit hohen Werten auf dieser Skala weisen aber auf mehreren anderen Skalen, in mehreren anderen Bereichen, wie der Autoritarismus- und Konformismus-Skala, ähnlich hohe Werte auf. Der autoritäre Charakter, und hier kommt es jetzt, denken Sie immer, die Kritik der politischen Ökonomie dazu, die nächstes Mal vertiefend nachgeliefert wird. Der autoritäre Charakter wird als Resultat einer Erziehung in patriarchalischen Familien mit dominierenden Vaterfiguren interpretiert. Etwas, was sich wieder ganz banal zuerst grob zusammenfassen lässt, als die Frage, wie werden Regeln aufgestellt, wie werden Gebote und Verbote durchgesetzt. Gibt es so etwas wie Sachautorität, also eine Autorität, die versucht einem zu erklären, warum es schlecht ist, auf die heiße Herdplatte zu greifen, jetzt ganz verkürzt und verknappt, oder die Schläge androht, wenn man etwas tut, ohne nachzuweisen, warum das jetzt sinnvoll wäre, sich an diese Regel zu halten. Also, als Elemente machen die Autoren und Autorinnen der Studie einen Mangel an emotionaler Zuwendung aus, strenge Disziplinierung, eine Bagatellisierung innerer Prozesse sowie eine strikte Orientierung an äußeren Konventionen. So eine erste grobe Annäherung. Diese Art von Erziehung führt, und hier wird es jetzt psychoanalytisch, zu einer misslungenen Über-Ich-Integration. Die meisten haben diese Struktur von Ich, Es, Über-Ich sicher auch schon behandelt, aber hier nochmal die Skizze von Freud selber. Eine misslungene Über-Ich-Integration. Wenn wir jetzt sagen, dass, nehmen wir vielleicht die, weil da steht das schon dabei, dass vereinfacht gesagt das Über-Ich das ist, was unter anderem unser Gewissen enthält, die Vorstellungen darüber, was richtig und was falsch ist. Als andere Instanz wären die Triebe und das Verdrängte im Es zu sehen, die ebenso wie Teile des Über-Ichs und Teile des Ichs unbewusst sind, während das Bewusstsein bestimmt wird von dem Teil des Ichs, der gerade nicht verdrängt, sozusagen, also Ich ist eben beides, einerseits das, was einem bewusst ist, andererseits das, was die Verdrängungsleistung sozusagen etwa in Bezug auf das Es vollführt, deswegen halbe-halbe. Das Ich versucht jetzt also einen Ausgleich zwischen Über-Ich, Es und Außenwelt, ist aber, wie Freud gesagt hat, nicht Herr im eigenen Haus, also kann, oder er sagt, dass das Pferd den Reiter manchmal irgendwo hinführt, wo der Reiter nicht selber hin will, sozusagen. Also das Bahnbrechende an der Psychoanalyse ist dieses schmerzhafte, aber doch Einsehen, dass wir nur zu einem Teil bewusst das kontrollieren, was unser Selbst ausmacht. Ganz grob, ich komme darauf noch mehrfach zurück. Also die Idee ist hier, dass wir aus der Außenwelt, aus diesen Regeln, die uns die Familie vermittelt, lernen, was richtig und was falsch ist, was man machen soll, was nicht. Und dass irgendwann einmal, ich gehe jetzt nicht ins Detail, dass durch die, im freudschen Fall konkret, die Überwindung des Ödipus-Komplexes, das als eigene Vorstellungen im Über-Ich aufgerichtet wird. Dass wir uns dann also nicht mehr an den äußeren Autoritäten orientieren, sondern in der kindlichen Entwicklung an einen Punkt kommen, an dem wir diese Wertevorstellungen, Normen, Moral und so weiter verinnerlichen und dann eine Instanz in uns selbst uns sagt, was wir tun sollen, was richtiges und was falsches Handeln ist. Wenn jetzt aber dieser Prozess, wie es zu dieser Über-Ich-Bildung kommt, wenn diese kindliche Entwicklung eine sehr gewaltvolle oder gewaltandrohende ist, dann findet hier eine Beschädigung statt. Es kommt zu einer misslungenen Über-Ich-Integration. Kinder sind also dann nicht in der Lage, ein festes Ich herauszubilden, das einen gelungenen Ausgleich der vom Es ausgehenden Triebregungen und der im Über-Ich verankerten gesellschaftlichen Normen und Zwänge herstellen kann. Die kritische Theorie spricht dann in Anlehnung an Freud von Ich-Schwäche, die dann die Individuen dazu prädisponiert, sich in Denken und Handeln mehr an äußeren Autoritäten und Konventionen zu orientieren, als eigenen Urteilen zu folgen, beziehungsweise eigene Urteile überhaupt zustande zu bringen. Ich werde darauf noch später im Teil über die Massenpsychologie zu sprechen kommen, wo das nochmal viel extremer ausgeprägt ist. Typische Merkmale, damit Sie sich was darunter vorstellen können, sind starre Konventionalität, also die reflexionslose Bindung an soziale Normen und Gebote, Konformismus, der beim Auftreten jeder sozialen Abweichung Beängstigung erzeugt, autoritäre Unterwürfigkeit und Aggressivität, Betonung physischer Stärke, Glorifizierung von Macht und Autoritäten, eine, finde ich besonders interessant, verkitschte Pseudo-Emotionalität, eine Fixierung auf Sexuelles und stereotypes projektives Denken sowie die Unfähigkeit zur Selbstreflexion und Kritik und die Anfälligkeit für Vorurteile und Ethnozentrismus sowie kollektiv-narzisstische Aufwertungen. Kurz verdauen, das sind viele Schlagworte. Das sind nur so ein paar Keywords sozusagen. Unter manchen kann man sich sehr buchstäblich, würde ich sagen, was vorstellen. Zum Beispiel Unfähigkeit zur Selbstreflexion und Kritik. Wenn wir zurückdenken an dieses wackelige, instabile Gleichgewicht zwischen Ich, Es, Über-Ich und dass es hier zu einer Beschädigung, zu einer schlechten Herausbildung des Über-Ichs gekommen ist, kann man sich vorstellen eben, dass dieses Hinterfragen der eigenen Werte, Normvorstellungen und so weiter als etwas Unzumutbares erscheint. Konformismus kann man sich sehr gut vorstellen. Ich glaube, jede Kategorie für sich vermittelt zumindest eine vage Ahnung, in welche Richtung das dann eine Gesamtpersönlichkeit ergeben kann. Bitte schön. Ich möchte nochmal nachfragen, also das Hauptproblem oder quasi der Hauptgrund dafür, dass ein autoritärer Charakter entsteht, liegt sozusagen im Über-Ich. In der Art, wie das Über-Ich herausgebildet wird. Durch die Erziehung. Und welche Erfahrungen man macht, genau. Wie Autorität vermittelt wird in der Kindheit, wie das Gesellschaftliche sich über die Familie als Keimzelle der Gesellschaft im Individuum niederschlägt. Aber es spielt auch die Unterdrückung von Trieben eine große Rolle. Genau. Aber das ist ja zum Teil das Gesellschaftliche, wir kommen gleich darauf, aber genau, also es spielt einerseits was eine Rolle, was in jeder gesellschaftlichen Einrichtung gegeben ist, nämlich dass es Triebe gibt, die uns unmittelbare Lustbefriedigung fordern, während es so etwas wie, was Freud Realitätsprinzip nannte, gibt, dass außen die Notwendigkeit, bestimmte Bedürfnisse zumindest, banal gesagt, erstmal zurückzustecken, um überhaupt an der Realität sozusagen, in der Realität zu funktionieren und so weiter. Was daran jetzt immerwährend und verallgemeinerbar ist, was aber ein Merkmal einer spezifischen Gesellschaft ist, darauf komme ich nochmal. Okay. Gut. Das heißt, wir sind hier, erstmal haben wir eine erste Annäherung bekommen. Wichtig für den nächsten Schritt ist der Begriff des Narzissmus. Also Narziss, ja. Ich kann nochmal kurz nachfragen, zum vorigen Folie, wie das jetzt darauf reduziert wird, auf die Erziehung und dass es nur damit zu tun hat, dass jemand dann einen autoritären Charakter herausbildet, oder spielen das ja wohl auch andere Faktoren? Zum Beispiel? Ja, generell gesellschaftliches Umfeld oder... Okay, wie oft habe ich heute gesagt, wir sind eigentlich falsch herum sozusagen. Also das, was wir heute über die psychoanalytischen Grundlagen besprechen, gehört eigentlich nach dem nächsten Vortrag, wo wir über diese Kritik der politischen Ökonomie sprechen. Das heißt, zur Gänze mussten wir erstmal klären, in welcher Gesellschaft wir leben und welche Konsequenzen die für Familie und Individuum hat. Das, was ich jetzt erzähle, ist sozusagen Teil 2 und ich habe versucht, das vorwegzunehmen durch diese ganz grobe erste Annäherung darüber, dass es natürlich darum geht, dass wir in einer bürgerlich verfassten Gesellschaft mit abstrakten Herrschaftsverhältnissen leben, in der, das kommt gleich nochmal, es um diese Ahnung von der eigenen Ersetzbarkeit geht und so weiter. Genau, das heißt, versuchen Sie das zu denken als den großen Kontext. Und ich sage es jetzt einfach nicht jedes Mal nochmal dazu, dass das Blödsinn wäre zu sagen, ob jemand ein Antisemit ist oder nicht, hängt zur Gänze oder ausschließlich oder hauptsächlich davon ab, wer sein Vater war oder wie er mit ihm umgegangen ist. Das wäre genau dieses Vulgärpsychoanalysieren, das uns überhaupt nichts bringen würde. Ich weiß, es ist kompliziert, das sozusagen verkehrt herum jetzt sich anhören zu müssen, aber die Idee ist nicht, dass es darauf ankommt, wie die Regeln fürs aufs Töpfchen gehen sind, dass das irgendwie Antisemitismus erklären würde. Das ist nur eine der Komponenten des Niederschlags. Aber es ist eben, wir müssen es verkehrt darüber diskutieren, weil Michael Heinrich einfach nächste Woche erst kommt, also nach dem Osterferien kommt. Ja. Ich würde gerne anschließend gleich fragen, hat sich die kritische Theorie ja zum Beispiel mit tiefenpsychologischer oder jungscher Theorie beschäftigt? Und weil ich finde, wenn man jetzt das mit freudscher Sicht betrachtet, das ist schon praktisch, dass man einfach sagen kann, okay, alle, die nicht unserer Meinung sind, sage ich jetzt mal gestört. Hören wir uns die Meinung vielleicht zuerst an, weil das ist jetzt eher eine Diskussionsfrage als eine Verständnisnachfrage. Das heißt, ich schlage vor, wir besprechen erstmal, was die Behauptungen sind sozusagen, und dann können Sie Ihre Frage bitte nochmal. Okay. Okay? Ja. Zu diesem autoritären Charakter ist das generell etwas, das als Fix angesehen wird, diese Fehlimplikation des Über-Ichs, ist das etwas, was veränderbar ist, oder ist das was als Bleiben angesehen? Sie meinen innerhalb eines, bei einem Menschen ja, im Laufe seiner Zeit? Nein, das ist etwas, was, das ist das Besondere an der kritischen Theorie, wo dem Individuum immer die Verantwortung dafür bleibt, Erkenntnis zu gewinnen, aus dem herauszubrechen. Das erklärt sozusagen, was einen tendenziell in eine bestimmte Rolle bringt, sozusagen. Die Verantwortung des Individuums bleibt immer, sich dagegen zu entscheiden auch und sich nicht darauf auszureden, was auch immer erlitten zu haben, sondern aus der Verantwortung entkommt das Individuum nie in der kritischen Theorie, egal worum es geht. Okay, ich mache jetzt mal weiter und genau, wir müssen das ein bisschen ausloten, sozusagen, welche Fragen wir nachher behandeln müssen und welche jetzt. Okay, also Freud führte bereits in seinen späten Werken den Narzissmus als zentralen Begriff ein und auch die kritische Theorie arbeitete später dann nochmal genauer mit der Unterscheidung zwischen primären und sekundärem Narzissmus. Beim primären Narzissmus handelt es sich um ein Phänomen, das jedem Kleinkind zu eigen ist. Hier sind wir schon bei der ersten Annäherung sozusagen zu dem, was ist veränderbar, was ist gesellschaftlich, was nicht. Freud nennt einen Säugling polymorph pervers, ein schönes Wort, wie ich finde. Es hat noch kein festes Ich, das etwas von der Außenwelt Unterschiedenes wäre. Sie kennen das vielleicht, dass Kinder erst lernen müssen, dass der eigene Arm irgendwie zu einem gehört, während das, was darüber hinaus ist, gar nicht man selbst ist oder so. Also dieses sich erstmal ein Bewusstsein davon bilden oder erst bewusst begreifen, was bin ich, wo höre ich auf sozusagen, was ist ich und was ist außen, das bildet sich erst heraus. Und polymorph pervers heißt laut Freud, dass sich ein Säugling mit all seinen Körperorganen und Öffnungen Liebesobjekt ist. Liebesobjekt ist bei Freud immer in einem nicht kaum, also auch genitalen, aber in einem über das Genitale weit hinausgehenden Sinne gemeint. Liebesobjekt, Lustbefriedigung und so weiter darf man sich nicht als Penis zu Vagina Thema vorstellen, sondern alles, was Lustbefriedigung bringt, würde er als Liebesobjekt in der jeweiligen Phase bezeichnen. Das heißt, erstmal ist das Kind sich mit all seinen Körperorganen und Öffnungen Liebesobjekt, bald erfährt es aber, dass nicht alles nach seinem Wunsch geschieht und nimmt die von außen kommenden Zwänge wie das Wegbleiben der Mutter wahr. Notwendigerweise kommt es zu einer Kränkung durch das Anpassen an das bereits erwähnte Realitätsprinzip. Die Mutter kommt nicht immer, wenn man schreit. Es gibt ein Außen, das ich nicht steuern kann, das mich kränkt. Die Familie weist dabei einen Doppelcharakter auf. Sie ist einerseits im guten Falle ein Schutzraum, der die Entwicklung eines autonomen Individuums überhaupt ermöglicht und ist gleichzeitig Sozialisationsagentur, wie schon erwähnt, Keimzelle der Gesellschaft. Das heißt, durch die Auseinandersetzung mit den Eltern wird nicht nur ihre Autorität akzeptiert, im Über-Ich verinnerlicht, sondern auch die gesellschaftlichen Prinzipien, die die Eltern repräsentieren. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage, was davon ist der Mensch und was ist gesellschaftlich? Das konkrete Ausmaß an Triebverzicht ist in hohem Maße abhängig von der Einrichtung der Gesellschaft. Ohne die Notwendigkeit eines Realitätsprinzips zu bestreiten, lässt sich dessen Inhalt historisch-gesellschaftlich präzisieren. Wir können sagen, mit Herbert Marcuse, dass man unterscheiden kann zwischen einer notwendigen und zusätzlichen Triebunterdrückung. Gesundheit. Freud selber hat das herrschende Realitätsprinzip, so kann man kritisch gegen Freud sagen, verallgemeinert. Für ihn war das eher etwas Unveränderbares, was ich gleich ausführen werde. Die kritische Theorie unterscheidet sich in diesem Punkt von Freud, weil sie sagt, in welchem Ausmaß Triebverzicht geleistet werden muss, in welchem Ausmaß wir auf unsere Lustbefriedigung verzichten müssen, hängt von der jeweiligen Gesellschaft ab. Das heißt, Marcuse unterschied zwischen der notwendigen und der zusätzlichen Triebunterdrückung in unserer Gesellschaft. Noch einmal die Aufhängung im gesellschaftlich-historischen. Die Lebensnot erfordert Arbeit. Arbeit ist Mühsal und das Gegenteil von Lustbefriedigung. Somit gibt es einen notwendigen Triebverzicht. Darüber hinaus standen die konkreten Formen des Realitätsprinzips bislang aber immer im Dienste von Herrschaft und beinhalteten eine zusätzliche Triebunterdrückung, die weit über das notwendige Maß hinausgeht. Herbert Marcuse sagt also, während jede Form des Realitätsprinzips ein beträchtliches Maß an unterdrückender Triebkontrolle erfordert, wir müssen den unmittelbaren Hunger ausblenden, um etwas dagegen unternehmen zu müssen, ganz blöd gesagt oder so, führen die spezifischen Interessen der Herrschaft zusätzliche Kontrollausübungen ein, die über jene hinausgehen, die für eine zivilisierte menschliche Gesellschaft unerlässlich sind. Diese zusätzliche Lenkung und Machtausübung, die von den besonderen Institutionen der Herrschaft ausgehen, sind das, was wir als zusätzliche Unterdrückung bezeichnen. Das heißt, hier ist der gesellschaftliche Faktor entscheidend. Wie ist unsere Gesellschaft eingerichtet? Solange Menschen aber nicht die Fähigkeit haben, diese zusätzliche Unterdrückung als solche zu erkennen, sich bewusst zu entscheiden, das macht zwar mit mir was, aber ich reflektiere das jetzt mit aller Kraft. Solange befinden sie sich im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit der narzisstischen Aufwertung und der gleichzeitigen permanenten Kränkung des Individuums. Das hatten wir schon, die Umstände der Selbsterhaltung sind prekär, die gesellschaftliche Reproduktion ist für das Individuum nicht durchschaubar und erscheint willkürlich, die Erfordernisse der Selbsterhaltung erzwingen aus diesen Gründen eine neue narzisstische Besetzung der eigenen Person. Dieser sekundäre Narzissmus, wie das dann in der kritischen Theorie heißt, also das narzisstische Zurückziehen auf die eigene Person, stellt sich hierbei als eine verzweifelte Anstrengung des Individuums dar, wenigstens zum Teil das Unrecht zu kompensieren, das in der Gesellschaft des universellen Tausches, also in unserer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, keiner je auf seine Kosten kommt. Das Problem ist also, Wie bewusst können wir mit dieser Ohnmacht umgehen? Diese Erfahrung der Ohnmacht thematisiert Adorno und sagt, Die Erfahrung der Ohnmacht kann nicht zugelassen werden, sie wird zum Gefühl der Ohnmacht. Es tritt das spezifisch-psychologische hinzu, dass nämlich die Individuen ihre Ohnmacht eben nicht zu erfahren, ihr nicht ins Auge zu sehen vermögen. Sie müssen die Erfahrung von der Ohnmacht zum Gefühl verarbeiten und psychologisch sedimentieren. Dieses Müssen aber, wie ich vorher ausgeführt habe, ist nicht in dem Sinne von, und deswegen ist das Individuum freigesprochen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Tendenz und eine Gefahr, die hier benannt wird, was nichts an der Verantwortung des Individuums ändert, über dieses Gefühl, das man da diffus in sich trägt, zu reflektieren. Aber zunächst einmal steht es im Widerspruch zu dieser narzisstischen Besetzung der eigenen Person. Man ist zerrissen, man kann die Ohnmacht sich nicht so ganz eingestehen. Die Zerrissenheit führt zur Frage, wer daran schuld sei. Die Antwort steht fest, ich nicht. Damit kann also erklärt werden, warum das Individuum das Bedürfnis nach dieser narzisstischen Aufwertung verspürt. Da es aber die Zusammenhänge, die auf einen wirken, wir haben gesagt, abstrakte Herrschaftsverhältnisse im Gegensatz zu früher persönlichen Herrschaftsverhältnissen, Feudalherren oder so etwas, da man also diese Zusammenhänge zwischen den auf das Individuum wirkenden Zwängen nicht so leicht durchschauen kann, sucht der autoritäre Charakter allgemein formuliert Schuldige. Wenn ich nicht schuld bin, wer ist dann schuld? Da ist der Begriff der pathischen Projektion zentral. Pathisch, Achtung, einige Lektoren von Büchern haben die unangenehme Angewohnheit, pathologisch auszubessern, weil sie das Wort pathisch nicht kennen. Das ist der Begriff, den die kritische Theorie für diese bestimmte Art von Projektion geprägt hat. Prinzipiell kann man sagen, alles Wahrnehmen ist in einer gewissen Art und Weise Projektion. Wir haben Begriffe gelernt für Dinge, die Verständnis davon, wie etwas zu definieren ist, projizieren diese Begriffe auf das, was wir von außen wahrnehmen. Aber pathische Projektion ist im Gegensatz dazu ein wahnhafter Vorgang, bei dem die Prüfung, ob das der Realität noch entspricht oder nicht, verloren geht. Ein anderes Beispiel für pathische Projektion wäre etwa, dass ein Vergewaltiger immer sagt, die Frau hat mich doch dazu eingeladen. Oder jemand, der sexuelle Straftaten begeht und sagt, sie hat das gewollt, sie hat das gefordert, sie hat mir diese und jene Signale gesendet. Das wäre ein Beispiel für diesen Ausfall an Reflexion der eigenen Projektionen, die dann sozusagen den Verbrecher überzeugt lässt, dass das so war. Beim Antisemitismus ist das in gewisser Weise vergleichbar. Kommen wir nochmal auf die Erziehungssituation zurück. Infolge rigider, moralisierender Erziehung werden nicht zulässige Gefühle verdrängt. Ihr Bewusstwerden muss ständig abgewehrt werden. Das erfordert einen großen Energieaufwand, sodass es eine enorme Erleichterung darstellt, eigene nicht zugelassene Gefühle bei erster Gelegenheit auf fremde andere zu projizieren. Eines der Abwehrmittel gegen die Bestrebungen des S, der Triebe, gegen die Bestrebungen des eigenen Unbewussten besteht in Projektionen, also darin, an anderen etwas zu sehen, dessen man sich selbst nicht bewusst werden möchte. Ermöglicht werden dabei beliebig willkürliche Projektionen durch die Unterentwicklung des Vermögens zwischen Fantasie und Wirklichkeit differenzieren zu lernen. Wer in den Opfern, so ein Zitat, wer in den Opfern seines Wahns immer nur jene Züge zu entdecken vermag, die er selbst verdrängt hat oder sich nicht eingestehen kann, der ist prinzipiell gegen Erfahrung abgedichtet. Antisemiten sehen in den Juden immer nur das, was sie zuvor in sie hineingelegt haben. In Anlehnung an Kant könnte man sagen, der Antisemitismus bildet das a priori, das im Vorhinein, aller möglichen Erfahrungen der Antisemiten. Das erfahrbare Material wird immer schon in einer bestimmten Art und Weise zugerichtet und verunmöglicht dadurch, dass entgegengesetzte Wahrnehmungen überhaupt gemacht werden können. Das heißt, der autoritäre Charakter sieht sich nicht zuletzt von denjenigen Menschen herausgefordert und gefährdet, die von der irrationalen, autoritär-repressiven Struktur abzuweichen scheinen. Hier haben wir zahlreiche Parallelen auch zum Antiziganismus, aber auch zum Rassismus. Die narzisstisch gekränkten Individuen müssen sich täglich am Arbeitsmarkt im schmerzhaften Bewusstsein ihrer Ersetzbarkeit verdingen. Sie haben hunderte von Wünschen, durchschauen das System aber zumindest so weit, um zu wissen, dass diese nie erfüllt werden. Sie spüren jedoch tief vergraben im Inneren, und jetzt das berühmte Zitat aus der Dialektik der Aufklärung, dass es mehr geben könnte. Erahnen die Züge des Glücks ohne Macht. Erahnen die Züge des Glücks ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein. Die imaginierten jüdischen Repräsentanten eines besseren Lebens werden bis zur Ausrottung vom sadomasochistischen Herrschaft gebundenen Individuum gehasst, gerade weil sie in sein eigenes Elend gemahnen. Hier haben wir, wie gesagt, einige Parallelen zu anderen Hassarten, aber zu den Projektionsmöglichkeiten eines Rassisten, der den Schwarzen beneidet und hasst, weil er ihn als übersexuell imaginiert und den Ausländer, weil er nicht arbeiten zu brauchen scheint, kommt beim Juden für den Antisemiten noch was Besonderes dazu, nämlich die imaginierte Allmacht. Während der einzelne Ausländer, sogenannte Ausländer, zwar vielleicht wegen seines Rechts auf Faulheit beneidet wird, bleibt er auch in der Vorstellung des Rassisten den Verhältnissen gegenüber ebenso ohnmächtig wie der Rassist selbst. Der als mächtig imaginierte Jude hingegen wird aber auch noch für die imaginierte Allmacht beneidet und gehasst. Wir hatten dieses Problem, dass wir abstrakte Herrschaftsverhältnisse haben, eine indirekte Form von Herrschaft, die nicht so leicht in personifizierbare Schuldige sozusagen auszumachen ist. Wenn man aber das doch macht, eignen sich Juden als diese personifizierbaren Schuldigen, weil sie als negative Autoritäten vorgestellt werden. Das funktioniert beim Rassismus nicht, funktioniert beim Hass auf Ausländer oder wie auch immer nicht. Ein zentraler Punkt hierbei ist etwas, was als konformistische Rebellion bezeichnet wird in der kritischen Theorie. Die real existierenden Unterdrückungsmechanismen scheint der autoritäre Charakter nicht durchschauen zu können. Er kann seine Hassgefühle nicht gegen die realen Zwänge wenden. Der Autoritätshörige ist zu einem echten Aufstand gegen ihn unterdrückende Autoritäten nicht fähig. Er spaltet also die Autoritäten in Geliebte und Gehasste. Das Bedürfnis nach Auflehnung gegen die ständigen Kränkungen der kapitalistischen Gesellschaft muss immer wieder aufs Neue weg von den bestehenden Autoritäten kanalisiert werden. Da bietet die antisemitische Alltagsreligion, wie man das sagen könnte, schuldige Opfer an, die sich als Objekte dieser konformistischen Rebellion eignen. Die eigenen Autoritäten darf man zwar nicht hassen und angreifen, aber wenn wir diese als negative Autoritäten vorstellen, geht das sehr wohl. Im Gegensatz also nochmal zum rassistisch Verfolgten als minderwertig Imaginierten scheint der Jude sowohl minderwertig als auch überhöht imaginiert zu werden. Er scheint bestens dazu geeignet, aufgrund seiner imaginierten Weltbeherrschungsabsichten und allmächtigen Bedrohung die Rolle dieser negativen Autorität einzunehmen. Zu all den Merkmalen rassistischer Projektion kommt also dem Antisemiten zusätzlich noch die Möglichkeit gelegen, Hass gegen Autoritäten ohne Schaden für die Wir-Gemeinschaft auf andere als Autorität imaginierte abwälzen zu können. Es handelt sich hierbei nicht um eine bloße Verwirrung oder so. Der Hass richtet sich nicht aus Unwissenheit gegen die falschen Autoritäten, sondern der Autoritäre muss in einem gewissen Sinne seine Frustration aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es wegen seiner psychischen Unfähigkeit in der Situation, in dieser Lebenslage oder wie auch immer, wegen der psychischen Unfähigkeit, Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wäre, wie wir vorher schon besprochen haben, notwendig, um die eigene Ohnmacht durchschauen zu können und sich von dieser nicht dumm machen zu lassen. Dumm jetzt unter Anführungszeichen. Also sich nicht zu diesem diffusen Gefühl der Ohnmacht, für das man Schuldige sucht, leiten zu lassen. Das habe ich jetzt für das Individuum ausgeführt. Es gibt noch einen zweiten Punkt, bei dem die Psychoanalyse sozusagen uns entscheidendes Werkzeug für das Verständnis der Gesellschaft gegeben hat. Und das ist der Bereich der Massenpsychologie. Die Frage, wie sich das alles verändert, wenn man nicht einen einzelnen autoritären Charakter hat, sondern wenn man einen Mob hat. Einen hetzenden, einen zündenden, einen marodierenden Mob, der gerade, ich weiß nicht, in verschiedene Dinge macht, wie Asylantenheime anzündet oder eben ein Pogrom veranstaltet oder so. Was passiert da? Besondere Gefährlichkeit erhält diese Art der, man könnte das sagen, autoritären Schiefheilung. Also Bedürfnisse werden befriedigt, Man ist schief geheilt, Schiefheilung, jedoch durch ihre Tendenz zur Massenbildung. Wir haben dieses narzisstisch gekränkte Individuum, das sich dann aber in der Volksgemeinschaft weniger gekränkt, besser fühlt, vereinfacht zunächst mal gesagt. Freuds Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse bezieht ihren Stoff aus der Beobachtung der veränderten Reaktion des Einzelnen, sobald dieser Mitglied einer Masse wird. Dabei wird, wie Freud erkennt, der psychische Oberbau, der sich bei den Einzelnen so verschiedenartig entwickelt hat, abgetragen, entkräftet und das bei allen gleichartige, unbewusste Fundament wird bloßgelegt. Stechen also in der Analyse autoritärer Charaktere die verblüffend übereinstimmenden Persönlichkeitsstrukturen und Merkmale hervor, so scheinen in der Masse umso mehr alle Individuen gleich. Das Individuum in der Masse erlangt ein Gefühl unüberwindlicher Macht, welches ihm gestattet, Trieben zu frönen, die es allein notwendig gezügelt hätte. Freud diagnostiziert das bei der Anonymität und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse, das Verantwortungsgefühl, welches die Individuen stets zurückhält, völlig schwindet. Zitat Ende. Ich glaube, das kennt man auch von eigenen Gruppen-Events, wenn man plötzlich dann sich mit Teil einer Masse wähnt und merkt, zumindest in Ansätzen, da passiert gerade was mit einem, dieses Gefühl der Allmacht, dieses Gefühl, aha, zusammen können wir oder so, ist in Ansätzen schon recht bald bei Massenversammlungen. Aber dass man sich normalerweise als Individuum halt eben sozusagen zügelt und halt eben nicht oder seine Triebe unterdrückt, liegt das dann vor allem daran, dass man sich selbst machtlos fühlt? Das wäre dann sozusagen die Schlussfolgerung daraus. Oder? Genau, also es geht um diese narzisstische Kränkung durch das Wissen, dass man ersetzbar ist, dass man arbeitslos werden kann, dass man sich noch so sehr anstrengen kann, aber es kann trotzdem dabei enden, dass man dann plötzlich irgendwie arbeitslos wird, dass man sich das Studium nicht finanzieren kann, was auch immer. Diese ganzen Realprobleme, die man dann irgendwie als Gefühl sedimentiert und sich machtlos fühlt, diesen Verhältnissen gegenüber. Und dass das dann erstmal, das ist nur mal der erste Schritt der Annäherung, dass das besser scheint im Sinne der Schiefheilung sozusagen, wenn man sich mächtiger fühlt als Teil einer Volksgemeinschaft, Biergemeinschaft, eines Mobs, wie auch immer. Das nur als erste Annäherung. Okay? Dann kann man sagen, es ist auch vor allem die Last der Kultur, die beim Eintritt in die Masse abgeworfen wird. Das heißt, die Massenbildung wirkt befreiend. Freuds Feststellung, dass das Realitätsprinzip für die Masse nicht mehr gilt, spielt für die Erklärung des autoritären Charakters eine wichtige Rolle. Freud sagt, sie, die Masse, denkt in Bildern, die einander assoziativ hervorrufen, die von keiner verständigen Instanz an der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gemessen werden. Wer auf sie wirken will, bedarf keiner logischen Abmessung seiner Argumente. Er muss in den kräftigsten Bildern malen und immer das Gleiche wiederholen. Ähnlich beschreibt dann auch Adorno 25 Jahre später in der vorher herumgezeigten Schrift, ähnlich auf Freuds Erkenntnissen aufbauend, dass die faschistische Propaganda in dem Fall mit willkürlichen Bildern arbeitet. Die faschistische Propaganda, so Adorno, attackiert eher einen Popanz als wirkliche Gegner. Das heißt, sie erzeugt Bilder vom Juden und Kommunisten und reißt sie in Stücke, ohne sich sonderlich um den Realitätsgehalt dieser Bilder zu kümmern. Sie folgt keiner diskursiven Logik, sondern lässt sich eher als eine Art organisierter Gedankenflucht kennzeichnen, die auf bloßer Ähnlichkeit beruht. Das heißt, bei diesem Gefühl von Allmacht und der Notwendigkeit, Bilder assoziativ hervorzurufen, stören Widersprüche nicht. Sie sind leichter zu ertragen als die vorher erwähnten unzulässigen Essimpulse. Ja, sie werden nicht im geringsten beachtet. Die Masse geht sofort zum Äußersten. Der ausgesprochene Verdacht wandelt sich bei ihr sogleich in unumstößliche Gewissheit, so Freud. Ein Keim von Antipathie wird zum wilden Hass. Es scheint, als unterliege die Masse der wahrhaft magischen Macht von Worten. Aber es scheint nur so. Es ist natürlich ein Führer, der Führer, welcher sich dieser Macht zu bedienen scheint. Die Bindung des Einzelnen an den Führer, die Bindung des Einzelnen an den Führer, manchmal auch durch eine führende Idee ersetzt, bezeichnet Freud als Idealisierung. Dabei findet eine Regression auf die narzisstische Stufe der Libidoentwicklung statt. Libidoentwicklung, das, wo wie wir mit unseren Trieben umgehen, Libido, also das, die sexuelle Energie, die Lust, die aus dem S kommt und wie sich das dann im Laufe der Entwicklung eines Individuums fortentwickelt. Der Führer wird so behandelt wie das eigene Ich und ein größeres Maß narzisstischer Libido fließt zunächst auf ihn über. Der Führer erscheint wie eine idealisierte Vergrößerung des Subjekts. Um die Idealisierung und gleichzeitige Identifizierung mit ihm zu ermöglichen, darf aber der Führer nicht bloß als Übermensch erscheinen, sondern muss auch Züge der Durchschnittlichkeit besitzen. Faschistische Agitatoren betonen vor allem, dass sie selbst bescheidene kleine Leute sind, gleichzeitig Führer von großem Kaliber. Hitler posierte daher so Adorno als eine Verbindung von King Kong und Vorstadtfriseur. Als geliebtes Objekt genießt der Führer eine gewisse Freiheit von Kritik. Mit der Verliebtheit versagen die dem Ich-Ideal zugeteilten Funktionen gänzlich. Schließlich setzt sich das geliebte Objekt selbst an die Stelle des Über-Ichs, welches schlecht verinnerlicht, hatten wir schon, und rigide immer schon das Ich belastete. Statt der inneren Autorität, diesem schlecht verinnerlichten, rigiden Über-Ich, bestimmt nun die äußere Autorität, was erlaubt ist und was nicht. In seiner Eigenschaft als kollektives Über-Ich ist der Führer imstande, die Masse zu einem einzigen Gruppen-Ich zusammenzuschweißen, das je nach seinem Willen emotionale Triebabfuhren entfesselt oder bremst. Damit geht ein enormes Befreiungsgefühl einher. Die Gefühlsbindung, und ich mache jetzt noch diesen Punkt fertig, dann können wir darüber sprechen, die Gefühlsbindung der Massenindividuen besteht aber nicht nur zum Führer, sondern auch zu anderen Individuen in der Gemeinschaft. Die libidinöse Bindung der Massenmenschen untereinander setzt Freud mit der Identifizierung gleich. Sie identifizieren sich, weil sie eine Gemeinsamkeit haben, die Art der Bindung an den Führer. Durch die Idealisierung des Führers werden die Individuen in der Masse miteinander verbunden. Sie identifizieren sich miteinander und erfahren dadurch eine ungeheure narzisstische Aufwertung. Freud hat dann eine sogenannte Formel für die libidinöse Konstitution der Masse aufgestellt und sagt, eine Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals, das ist der alte Begriff für Über-Ich, gesetzt haben und sich infolgedessen miteinander identifiziert haben. Das heißt, wir hatten vorher beim individuellen autoritären Charakter dieses schlecht verinnerlichte Über-Ich, die Moralvorstellungen, Werte, Vorstellungen von was ist gut, was ist böse, die als eine quälende Instanz in einem Selbst erscheinen, sozusagen. Man weiß, man sollte etwas nicht tun wollen, will es aber unbedingt, ist da zerrissen zwischen dem, was man will, sozusagen, und was man gelernt hat oder verinnerlicht hat, das so gut oder richtig ist. Wenn diese Über-Ich-Integration misslungen ist bei einem autoritären Charakter, dann, sagt Freud, ist es extrem befreiend, dieses eigene Über-Ich, das schlecht verinnerlicht ist und nie so richtig was getan hat oder Ruhe gegeben hat oder was auch immer, über Bord zu werfen und den Führer als das neue Über-Ich einzusetzen, das dann wieder der dann wieder sagt, was richtig und was falsch ist. Wobei hier ganz wichtig ist, nicht in dem Sinne, dass der Führer die Massen deswegen manipuliert, sondern sie denken zurück an King Kong und Vorstadtfriseur. Er sagt nur früher und schneller und offensichtlicher das, was in der Masse sowieso angelegt ist. Das heißt, wir dürfen das nicht als Hypnose oder irgendwie Betrug oder was auch immer verstehen, sondern als jemand, der sich sozusagen aufschwingt, der zu sein, der das befördert, schneller durchsetzt, schneller ausspricht, was ohnehin hier grassiert. Ja? Inwiefern ist der Individuum des Führers ein Vorsatz notwendig, beziehungsweise wie bildet sich eine autoritäre Masse, bildet sich auch ohne diesen Führer quasi? Und, also, welche Rolle hat dieser Führer da? Das ist bei Freud so ein bisschen offen geblieben. Er spricht davon, dass, dass der Führer auch durch eine führende Idee ersetzt werden kann. Und wir sehen das ja zum Teil auch nach der Niederlage des Nationalsozialismus, dass sozusagen der Führer weg ist, aber die führende Idee dieses, wir wurden jetzt besiegt und wir müssen jetzt uns selbst ausreden, was wir getan haben, bevor wir es den anderen ausgeredet haben. Es gab keine Massenpanik nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Das heißt, die führende Idee kann diese Funktion des Führers substituieren, aber das ist etwas, was nicht so eindeutig ist. Es gibt auch Beispiele, die größer und sehr viel kleiner sind in den Texten. Also die Beispiele, an denen Freud das diskutiert, sind Kirche und Heer. Sie sehen, da ist Führer recht groß gedacht sozusagen, aber der vorher von mir angesprochene Mob hat dann den kleinen Redelsführer sozusagen. Dessen Rolle ist natürlich nicht so groß wie die von dem Führer in der Religion sozusagen. Also klarerweise gibt es hier sehr viele Abstufungen. Ja. Ah, das war der Anfang. Ihre Frage, Entschuldigung. Ja, Vorsatz. Naja, Vorsatz klingt wieder so sehr, als ob das quasi. Ich stelle nochmal. Also sind sich diese Führer der psychoanalytischen Bedeutung ihrer Position bewusst? Nein. Nein. Also ich würde sagen, das ist auf keinen Fall so ein bewusster Vorgang, wie ihr Vokabular das jetzt andeutet. Es ist ein tatsächlich eine Vorreiterrolle. Ich glaube, so kann man das besser denken. Etwas, was. Wo sich jemand in einer bestimmten Situation aufgrund seiner Biografie unter gesellschaftlichen Bedingungen aufschwingt dazu, eine Vorreiterrolle einzunehmen und etwas aufgreift, was da schwelt sozusagen. Das heißt, dass wir sehr viele Möchtegern-Führer haben und das ist ja auch ein bekanntes Problem, dass also viele Führer ja nicht darin erfolgreich sind, einer zu werden sozusagen. Aber die Idee ist, dass diese Charakterstruktur des autoritären Charakters ohnehin sehr stark darauf angelegt ist, diese äußeren Autoritäten zu suchen und diese Aufwertung zu erfahren und deswegen das gut Hand in Hand geht. Sie hatten noch eine Frage. Ich wollte fragen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird die Veräußerung des Über-Ich ja nicht nur im Rahmen von so einer kollektiven Selbstüberhöhung als Erleichterung erlebt, sondern sozusagen an sich als Erleichterung. Also sozusagen die Veräußerung des Über-Ich an den Führer sozusagen an sich irgendwie stellt einen Gewinn dar. Was ist der Unterschied zu, wenn man es gemeinsam macht? Naja, sozusagen das eine Mal steht eben so quasi die Überhöhung als Deutsche oder im Vordergrund und das andere Mal geht es einfach, also sozusagen, das andere Mal geht es nicht so sehr jetzt um diese, sozusagen, um die Vorstellung, die mich dann besser darstellen lässt, sondern darum, dass sozusagen der Führer irgendwie so dann erlaubt, irgendwelche Straffantasien auszuleben und so. Ich weiß nicht, ob es das gibt, sozusagen, das Individuum, das zwar einen Führer hat, aber trotzdem nicht Teil der Masse ist, weil die Masse muss ja nicht auf einer konkreten Straßensituation sich zusammengefunden haben, sozusagen. Es reicht, dass man ja im Fernsehen etwas hört und sich deswegen Teil der Masse sieht. Deswegen, wenn es schon den Führer gibt, weiß ich nicht, wo das vereinzelte Individuum herkommt. Also das erwähnt sich ja dann Teil der Volksgemeinschaft automatisch, auch wenn es nicht gerade eine Straßendemonstration macht. Können Sie das nochmal versuchen zu präzisieren, oder? Ja, ich glaube, also Sie haben irgendwie gemeint, sozusagen das Über-Ich ist irgendwie schlecht verinnerlicht und quälen, das wird dann sozusagen abgegeben und dadurch kann man, also man ordnet sich sozusagen einen Führer, der ein Ersatz-Über-Ich ist, unter. Aber dieses Ersatz-Über-Ich ist ja grundsätzlich nicht weniger repressiv als das ursprüngliche. Also, weil sozusagen der faschistische Führer stellt ja nach wie vor sozusagen repressive Forderungen. Naja, aber nicht an einen selber. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt an den begeisterten nationalsozialistischen Aufmarsch im Zweiten Weltkrieg denkt oder so, dann ist, glaube ich, die Repression nicht das, was für das Wir, für die Arier und Arierinnen im Vordergrund steht, sondern das ist erstmal ein Blankoscheck, alles tun zu dürfen, was wie Wilderisierungen, Wohnungen rauben und so weiter, Menschen erniedrigen, nur weil sie sozusagen, weil ihnen die Schuld für etwas gegeben wird. Das ist erstmal vor allem die Befreiung im Vordergrund, würde ich sagen. Also der Führer, Sie meinen jetzt, stellt dann Regeln auf oder so, aber man glaubt sich ja im Einklang mit ihm sozusagen und ist ja überzeugt, dass das das Richtige ist. Deswegen würde man das gar nicht als Repression denken. Oder was wäre ein Beispiel für Repression? Was hatten Sie da im Kopf? Naja, sozusagen, keine Ahnung, der autoritäre Vater, der alle möglichen sozusagen, ja, halt Regeln aufstellt, irgendwie so von irgendwie, du musst Regeln befolgen, ohne sie zu hinterfragen, bis irgendwie zu irgendwelchen komischen Vorstellungen von Sexualität oder so, die halt dann irgendwie nicht zulassen und so. Sozusagen, das an sich hätte ich jetzt als so quälendes Über-Ich verstanden. Mhm. Okay, aber das... Okay. Dessen kann ich mich ja nicht entledigen, indem ich dem faschistischen Führer folge und so. Mhm. Und dadurch ist es ja nicht die sozusagen Verschiebung des Über-Ich von sozusagen etwas, das bei mir ist, zu etwas, das beim Führer ist, das die Befreiung bringt, sondern eben nur dieser kollektive Narzissmus, oder? Nein. Also ich würde schon sagen, dass das Befreiende ja auch ist, dass man dann zum Beispiel Homosexuelle verfolgen und hinrichten darf. Das ist ja auch so eine sexuelle Komponente da drinnen, dass man die eigenen homosexuellen Anteile, die für Freud selbstverständlich waren, an den anderen ausrotten darf, sozusagen. Also das geht ja weit über das hinaus, dass man dann faschistisch agiert. Man darf dann alles Mögliche, was verpönt ist, asoziale, homosexuelle, neben Juden und Jüdinnen, alles das hat ja eine entlastende Funktion für einen selber, sozusagen. Also das Feld ist viel breiter, wo pathische Projektionen greifen können und eben die eigenen rigiden Vorstellungen davon, wie meine Sexualität zu sein hat, kann ich dann mir Erleichterung verschaffen dadurch, dass ich jemanden anderen verfolge, weil er es falsch macht oder jemanden anderen, wie auch immer, zwinge zu irgendwelchen sexuellen Akten, um zu beweisen, dass er wirklich homosexuell ist, whatever. Ja, genau. Okay? Okay, ja. Erstmal. Ja. Es waren nämlich noch andere Fragen, vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück. Hinten war noch was, bitte. Ist das noch aktuell? Ja, ich habe eine Frage, geht so ein bisschen in die Richtung an. Das Abstrakte ist ja irgendwie, das Objekt muss was versagen, irgendwelche Triebregungen versagen, Lustgewinn versagen und überschiebt diesen als Negatives dann wiederum auf potenzielles zukünftiges Opfer. Also, was weiß ich, zum Beispiel, dass dann seine Fantasien von Mobilität ist, und seine Familie eingeschlossen, und seine Fantasien der Mobilität projiziert auf Sinti und Roma oder auf Juden. Und das Interessante ist aber eigentlich an der Stelle, es gewinnt dann plötzlich aber über etwas anderes, was eigentlich ja genauso eigentlich eine Handlung ist, die eigentlich bis dahin im zivilisatorischen Raum verboten ist, nämlich Buschschlagen, plötzlich wieder Lust. Also sozusagen, es verwehrt sich etwas, was sie nicht überschreiten kann, was sie in der bürgerlichen Gesellschaft nicht sein darf. Und macht dann etwas anderes, aber was eigentlich auch nicht in der bürgerlichen Gesellschaft sein darf. Genau. Also da ist die Frage, warum eigentlich da nicht der Erkenntnisgewinn ist. Also warum sozusagen dieser Doppelschritt überhaupt erst notwendig wird für das Objekt. Welcher Doppelschritt? Also dieses, das Objekt könnte ja sagen, okay, wenn ich das eine mache, was eigentlich in der bürgerlichen Gesellschaft nicht erlaubt ist, also das Totschlagen, könnte ich eigentlich auch den unmittelbaren Lust gewinnen. Das, was sie mir ursprünglich versagt haben. Ja, weil die positive Autorität in einer... Das ist alles passiert, aber... Ja, weil die positive Autorität, die eigene Autorität im Normalzustand, der nicht der Ausnahmezustand ist, sagt, du darfst das nicht. Das heißt, es muss ein Ausnahmezustand hergestellt sein mit einer neuen Autorität, die sagt, das ist jetzt gut. Und dann erst ist es lustbefriedigend, wenn es sozusagen in diesem neuen Ausnahmezustand erlaubt ist von Führer. Ja, aber wer soll einem erlauben? Also das geht natürlich. Also Verbrechen aus rassistischen Gründen, aus antisemitischen Gründen gibt es ja auch im Nicht-Ausnahmezustand sozusagen in der aktuellen Gesellschaft. Frage, warum schaffen die Menschen eigentlich das unnötige Leid zu überwinden an der Stelle? Ja, genau. Das ist die Frage der Vorlesung. Die umkreisen wir ständig jedes Mal. Das haben Sie gut auf den Punkt gebracht. Genau darum geht es, ja. Das zu verstehen. Und wir nähern uns heute natürlich nur einen kleinen Schritt daran an. Da hinten war noch was, bitte. Verstehe ich richtig, dass Sie der Meinung sind, dass der Führer sich dieser Manipulation nicht bewusst sei? Dass der Führer sich der Manipulation nicht bewusst sei? Ich würde sagen, Manipulation ist mir zu stark. Also Manipulation klingt so, als ob es auch irgendwie missbräuchlich wäre, im Sinne von Propaganda, die man bewusst einsetzt, um die Leute zu etwas zu bringen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Das Problem ist, diese Massen, die sich dem Faschismus zuwenden, wollen ja vielfach genau das, und insofern wäre Manipulation zu stark, weil es eher so im Sinne von Puppenspieler und Marionetten ich das assoziieren würde. Das ist der Aspekt an Manipulation, den ich problematisch fände. Das heißt, der Führer agiert natürlich bewusst, aber braucht nicht so viel Instrumentalisierung, Missbrauch, Manipulation, wie Sie gesagt haben, der anderen, wie wir uns das gerne vorstellen. Das ist zum Teil ja wirklich das Schmerzhafte daran. Sie hatten von Repressionen gesprochen, von Repressionen, die die eigene Wir-Gemeinschaft erduldet. Das Schmerzhafte ist ja, dass in so einer Masse ja oftmals man undenkbare Verbrechen begeht, ohne dass man sagen kann, es gab einen Marionettenspieler, man wurde manipuliert, man war selber Opfer sozusagen. Also all das sind ja dann so Rationalisierungsdinge, die später einsetzen. Sie wollen das noch präzisieren, ich sehe schon. Ja, ja, ich sehe es etwas anders. Hitler schreibt in Mein Kampf also ganz detailliert, dass er die Masse als Gefühlsobjekt ansieht, als Frau, und dass er ganz bewusst eben Mittel einsetzt, die sie auch in der modernen Massenwährung verwendet werden. Also von seiner Sicht her war das ganz gezielt, also die auf dieser emotionalen Ebene ansprechen wollte. Ja, ja, auf der emotionalen Ebene keine Frage. Aber das ist ja noch keine Manipulation, würde ich sagen. Also ein bewusstes Agieren, um die eigenen Zwecke der Gruppe, die einem zuhört, verständlich zu machen, sozusagen, sie zu begeistern für die eigene Sache, ist für mich noch nicht Manipulation, sozusagen. Manipulation wäre, wenn man die Leute dazu bringt, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Aber das, zum Beispiel am Beispiel der Hypnose hat das Freud diskutiert. Man kann niemanden hypnotisieren, um etwas zu tun, um jemanden umzubringen, wenn er dazu nicht willens ist vorher. Man kann nicht jemanden sozusagen so weit manipulieren, dass er das dann tut. Und so ähnlich würde ich das da auch sehen. Es ist diese Vorreiterrolle, es ist dieses zugespitzte sowohl Übermensch als auch Otto-Normalverbraucher sozusagen, der hier eine, ja, Mittel einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Klarerweise, das tun alle, die irgendwie an die Macht kommen wollen, sich daran halten wollen. Aber eben das Leichtere wäre zu sagen, die Masse ist manipuliert, sie wurde instrumentalisiert, sie wurde fehlgeleitet oder so. Da machen wir es uns zu einfach, das war mein Punkt. Ja. Ist es nicht schon so, dass es halt schon ziemlich stark gesteuert wird, der ganze Prozess, auch von den Führern, weil es ja schon auch so ist, klar, es gibt diese Kränkung des Ichs oder dieses schwache Ich, was man irgendwie versucht zu projizieren auf andere halt, oder in anderen Sprachen oder in der ganzen Liste, aber wie sich das dann genau auslebt und wie sich das gestaltet, ist ja schon gesteuert und auch so, von dem her schon auch eine gewisse Manipulation. Eine Steuerung, das ist. Also kommt darauf an, was wir unter Manipulation verstehen. Natürlich betreibt jeder Führer eine Agenda sozusagen und will die Masse davon überzeugen, dass sein Weg das Richtige ist. Mein Punkt ist nur, dass diese Steuerung nicht unbedingt gegen den Willen der Leute durchgesetzt wird, sondern... Nicht gegen den Willen, aber es ist ja trotzdem schon, wohin dieser Wille dann gesteuert wird. Es wird kanalisiert, natürlich, keine Frage, genau. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob wir wirklich einen Widerspruch hier haben, sozusagen. Es wird in eine bestimmte Richtung gelenkt, ja, aber in eine, die in den Individuen schon angelegt ist, sonst würden sie das einfach nicht machen. Sonst würden sie sagen, hast du einen Vogel, warum soll der jetzt schuld sein an dem und dem oder was auch immer. Also so. Okay, irgendwo war noch was. Ja, bitte. Genau, ich habe eine Frage, also das ganze Theorie, die Forschungstheorie, würde ich sagen, haben, das ist ja eigentlich auch auf so einem Kategorisieren von der Psyche, also zu sagen, diejenigen, die bei denen irgendwas verkehrt ist, die schließen sich überhaupt erst in so einer faschistischen Gruppierung oder eben so einer Diktatur irgendwie an. Und auch, also bei einem bestimmten Zitat, wo es darum ging, dass das Individuum ein Gefühl der Macht erlangt, praktisch, weil es in der Masse ist, und so weiter und so fort. Da habe ich mich eben so ein bisschen gefragt, ob das für mich, das ist halt erstmal was ich nicht ausschließlich so negativ und kategorisch verstehen kann, weil wenn ich irgendwie an die Art und Weise denke, wie heutzutage auch Macht angeboten wird, das passiert eben auch in der Masse, also dass die Leute irgendwie zusammenspießen und sich endlich irgendwie machtvoll fühlen und dann auch gegen die Macht praktisch agieren. Ja, und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das in der kritischen Theorie, aber auch vielleicht von der Freud'schen Seite, das ist auch das als Potenzial verstanden wurde, oder was ausschließlich in dieser faschistischen, ideologischen Gesellschaft gedacht wurde, die halt zu dem Zeitpunkt war. Vielen Dank. Zwei ganz wichtige Punkte. Zum ersten, das Psychologisieren. Das ist eine ganz wichtige Nachfrage, weil das oftmals auch so kurz geschlossen wird und gesagt wird, okay, die kritische Theorie würde sagen, Antisemitismus ist eine Krankheit und die Leute sind irgendwie nicht ganz dicht im Kopf. Der Punkt ist aber, dass diese Diagnose besagt, das ist aber die Mehrheit. Das ist das, was dominiert in unserer Gesellschaftsstruktur. Nicht die Aussage, dass die Mehrheit der Bevölkerung Antisemiten sind, die am liebsten für jemanden totschlagen würden, aber dass das autoritäre Denken und die autoritäre Denkstruktur das ist, was die Regel ist in unserer Gesellschaft. Das ist genau das, wo der Finger hineingehalten wird. Und insofern wird es schon psychologisiert, aber nicht der Einzelne als ein Kranker, der dann irgendeiner extremen Fraktion sich anschließt, sondern das wird als ein Problem der dominanten Mehrheitsgesellschaft begriffen. Und insofern ist es was anderes, als es dann eben nicht das Problem des Einzelnen ist. Also der ist nicht krank und hat irgendwas nicht verstanden oder wie auch immer oder hat irgendwelche psychischen Probleme, sondern es ist eine autoritäre Denkweise, die dadurch, dass es in der Mehrheitsbevölkerung so weit verbreitet ist, real wird und zur neuen Realität wird und tödlich wird, wie wir schon mehrfach in der Geschichte gesehen haben. Das wäre der Unterschied zu so einem Psychologisieren, zu sagen, ja, Antisemiten gehören ins Irrenhaus und dann hätten wir das Problem erledigt. Das geht nicht von dieser Verankerung in der Gesellschaftsanalyse her. Das Gefühl der Macht, ob es nicht positive Masse gibt sozusagen. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, insofern, als ich vorher auch den Konnex gemacht habe und gesagt habe, wir kennen das vielleicht von uns selber. Dieses Gefühl der Allmacht, weil wir jetzt gerade in einer Gruppe irgendwas agieren, uns befinden. Ich würde sagen, die Mechanismen, die mit einem da stattfinden, das ist etwas, was man sich in jedem Fall und bei jeder Gruppe und egal wie antifaschistisch links oder emanzipativ sie sich gerade wähnt, man sich sehr genau vor Augen führen muss, was da gerade passiert. Und ich bin sicher, dass alle schon Erfahrungen gemacht haben, dass etwas als kritisches, emanzipatorisches Projekt angefangen hat und plötzlich gibt es so eine Gruppensituation und es passiert irgendwas, wo man nachher sich denkt, das ist jetzt irgendwie, da ist irgendwas passiert, da ist irgendwas schiefgelaufen sozusagen. Das ist genau der Punkt, solange wir diese Fähigkeit haben, Reflexion einzusetzen und zu sagen, das macht entweder gerade was mit mir oder nachher dann drauf kommt, okay, das muss ich mir anders überlegen, gibt es diese Reflexion. Was Sie anders noch angedeutet haben, ist, dass es ja gut ist, sich zu wehren gegen Herrschaftsverhältnisse und so weiter, indem man sich zusammenschließt und so weiter, auf jeden Fall. Nur die Gefahr ist halt immer, dass all diese Dinge dabei mit einem passieren. Dass man sich allmächtig fühlt, dass man sich im Recht wähnt, dass man widersprüchliche Bilder nebeneinander stehen lässt, weil man gerade so euphorisch und so einen Drall hat und dann wirklich auch viel Unsinn verzapft in diesem Drive sozusagen und viel Falsches dabei auch passiert sozusagen. Also natürlich, wenn man fragt, wo soll denn Veränderung herkommen? Naja, es müssen sich viele Leute einig werden darüber, was falsch läuft und es richtig machen. Klar, genau, aber die Reflexion muss halt immer einsetzen und das Über-Ich sozusagen sollte nicht an einen Führer ausgelagert werden, sondern man muss halt in jeder Situation versuchen, trotzdem die eigene Reflexionsinstanz zu befragen, was da gerade mit einem passiert. Ja. Also nur, was ich jetzt so annäherungsweise angedeutet habe, diese Doppelfunktion von King Kong und Vorstadtfriseur, Übermensch und durchschnittlich. Also diese ganz ausgeprägte Betonung der eigenen Durchschnittlichkeit, ich bin ja nur einer von euch, ich bin ja nur einer von vielen sozusagen, und gleichzeitig diese Selbstinszenierung sozusagen als jemand, der es besser weiß, in dieser Widersprüchlichkeit. Das ist die einzige Charakterisierung. Ansonsten würde ich eher sagen, dass der Fokus darauf liegt, dass wenn es Ressentiments gibt, dass es sehr leicht ist, jemanden als Führer sozusagen zu installieren und deswegen die eine Person nicht unbedingt das erkenntnisgewinnende Objekt ist sozusagen, sondern die Prozesse, die da dazwischen ablaufen. So. Mhm. Ja. Wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich, wir wissen ja alle seit langem schon unter Anführungszeichen unterdrückt von den kapitalistischen Verhältnissen. Warum bilden sich da keine Phänomene dieser Massen heraus, wo wir dann auf einmal alle unter einen Führer gegen den Feind des Kapitalismus gehen? Das spricht ja irgendwie alles dafür. Genau. Also, das ist genau der Haken, warum ist das nicht? Und zwar, warum ist das schon sehr lange nicht so? Und nicht nur das, ich würde das sogar zuspitzen und sagen, warum ist es aktuell wieder so, dass es um die Verteidigung des am wenigsten Schlimmen geht, was immer noch schlimm ist, gegen neue Tendenzen, die immer noch viel dramatischer jetzt sind. Das heißt, sogar noch zugespitzter eben. Naja, ich würde sagen, weil es sehr schwierig ist, also die kritische Theorie würde ja sagen, wir machen keinen Gegenentwurf. Wir sagen nicht, hier ist unsere Utopie, so gehört es, kommt und folgt uns. Auffällig, das wäre irgendwie so eine Führergeschichte. Sondern sagt, wir müssen uns über die Kritik verständigen dessen, was hier falsch läuft. Was ist unsere Kritik an der jetzigen bestehenden Gesellschaft, an ihrer Einrichtung? Und wenn wir uns über diese Kritik verständigt haben, Sie sehen, das hat Haken, wer ist wir, was heißt verständigt, dann können wir ex negativo daraus schließen, sozusagen, was Neues hingehört. Das hat eben mehrere Haken. Wer ist wir? Wir haben gesehen zum Teil, rein historisch gab es ja viele Bewegungen gegen, ich weiß nicht, die kapitalistisch-bürgerliche Einrichtung der Gesellschaft oder auch bestimmte faschistische Staaten. Das Problem ist, wenn es so etwas gibt wie die Brigaden in Spanien und diese revolutionären Ideen in Spanien zum Beispiel, die dann sehr stark konkrete Politik machen und sehr viel umwälzen sozusagen. Das Problem dann ist, dass sie ja nicht nur gegen die Verhältnisse im spanischen Staat kämpfen, sondern es dann noch eine Sowjetunion gab oder so, die dann sozusagen auch noch als außerstaatliche Macht hier hineinfunkt, dass es, ich weiß nicht, Kämpfe gegen die kapitalistische Herrschaft, etwa in Italien, gegen die Fiat-Werke gab, die Fiat-Werke beinahe in die Knie gezwungen worden wären, um sinnvollere Verhältnisse oder wie auch immer zuzulassen, aber dann der italienische Staat eingreift. Das heißt, das Problem ist immer, wo bildet sich eine Einsicht darin, was ist falsch und dann, was kann man dagegen tun und dann, welche Instanzen haben wir die Herrschaft ausüben in dieser Ausnahmesituation, um diesen Willen zu brechen. Das klang jetzt irgendwie viel zu arbeitertümmelnd, das will ich nicht sitzen lassen. Also der Punkt ist, wir haben dieses revolutionäre Subjekt ja nicht. Das ist uns abhanden gekommen, es gibt nicht die eine Gruppe, in die wir all unsere Hoffnung legen können, die werden das schon erkämpfen oder so etwas. Deswegen diese auch Wendung aufs Individuum, zu sagen, es ist die Verantwortlichkeit des Einzelnen, aber Achtung, auch wenn wir dann die Masse für was Positives einsetzen, passt auf, dass ihr keinen falschen Führern aufsitzt, wie eben das Beispiel Sowjetunion, was wir letztes Mal schon angedacht hatten und so weiter. Okay, ich würde gerne noch zwei Sachen einwerfen, weil irgendwie war ich nur so halb fertig. Zwei Punkte noch. Diese Geschichte mit Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kinder und so weiter, das erscheint uns ja heute zu Recht nicht mehr ganz so aktuell. Unter dem Schlagwort das Veralten der Psychoanalyse hat die kritische Theorie diese Entwicklung selber reflektiert und hat auch festgehalten, dass es so etwas wie eine Desintegration dieser herkömmlichen Familienstruktur gibt, dass es eine zunehmende Rolle von Massenmedien, von neuen Medien, von Schule, Peergroups und so weiter gibt, die ebenso Vorgaben machen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, sozusagen, woran hat man sich zu orientieren, und haben gesagt, genau diese Entwicklung zeugt eigentlich noch von der, hält diese Zerstörung des Subjekts fest. Also, wenn wir den autoritären Charakter hernehmen und diese Theorie und dann uns anschauen, wie hat sich das seitdem entwickelt, können wir festhalten, es ist noch viel schwieriger geworden, ein Ich zu sein, das vermittelt zwischen es über Ich und Außenwelt, weil man viel mehr äußere Autoritäten noch hat, die man nicht gegen anschreien kann, die man nicht irgendwie, gegen die man nicht sich auflehnen kann, in dem Sinne, wie man das in der Kleinfamilie tun kann. Ich habe dann in dem Buch mit Freud ausformuliert, dass das für Frauen zum Teil Vorteile hatte, dass man sich dann nicht in dieser repressiven familiären Struktur auflehnt und dann über ich herausbildet, sondern viel breitere Bezugsautoritäten hat, wie auch immer man das sagt. Aber das hat dann nur den Vorteil, unter Anführungszeichen, dass dann die männliche Subjektwerdung ebenso prekär und beschränkt oder zugerichtet ist wie die weibliche. Also es, insofern ist es ein Angleichen im Negativen. Das nur als so ein kursorischer Gedanke. Und das Zweite war, autoritärer Charakter ist ja sehr stark geprägt durch die Vorstellung, dass es rigide Persönlichkeitsstrukturen gibt. Eine Weiterentwicklung ist dann der Begriff des charakterlosen Charakters, weil es in unserer aktuellen Gesellschaftsform oft darauf ankommt, man ist dann ein guter Angestellter, wenn man besonders flexibel ist. Wenn man das, was gewollt wird, vorausahnt, sich dem anpasst und sozusagen, dann ist die Charakterlosigkeit der Charakter sozusagen aktuell. Also das sind so zwei Modifikationspunkte, die an die aktuellen Entwicklungen anknüpfen, die hier noch wichtig sind zu erwähnen. Also die Vorstellung, dass man dann am besten die Vorstellungen der eigenen Autorität, der Autoritätsperson erfüllt, wenn man sich besonders gut flexibel anpasst. Das wäre so ein weitergehender Gedanke zu dieser Vorstellung des autoritären Charakters. Ja, bitte. Ja, aber das ist irgendwie anders. Also diese Flexibilität, beziehungsweise die Passung der Anpassung oder der Unterwürfigkeit. Naja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Job in, weiß ich nicht, in den 30er Jahren darin bestanden hat, jeden Morgen in der Früh dort zu erscheinen, seinen Berg Arbeit abzuarbeiten und am Abend wieder nach Hause zu gehen sozusagen. Diese 9-to-5-Jobs, diese Vorstellung von lebenslanger Beschäftigung an einem Arbeitsplatz und so weiter, das alles ist ja jetzt sehr aufgeweicht. Ich sage nicht, dass das einen qualitativ anderen Charakter erzeugt, sondern nur, dass es eine zusätzliche Komponente ist, die vielleicht zunächst einmal irreführend erscheint, weil man eben weil man genauso autoritär ist, auch wenn man noch so flexibel sich anpasst an die Anforderungen des Arbeitsmarktes. Mehr sollte das nicht heißen sozusagen, nur dass man nicht sich dann vorstellt, autoritärer Charakter ist jemand, der immer dasselbe macht und nur das eine kann oder so etwas. Dagegen war das jetzt nur ein abschließender Gedanke. Noch Fragen? Ja. Sagt vorher auch, dass in der analen Phase, wenn dann die Frustration stattfindet, so dass ein Geiz hervorgerufen wird, also gab es irgendeine Auseinandersetzung? Kritik an dieser Vorstellung, meinen Sie? Ja, zahlreiche. Also es gibt Schriften, wie etwa den Text Die revidierte Psychoanalyse, in der genau mit sowas umgegangen wird. Was für Versuche gab es, sozusagen die Psychoanalyse in eine andere Richtung weiterzudenken, als das die kritische Theorie gemacht hat? Aber gab es von der kritischen Theorie auch so eine kritische Auseinandersetzung? Oder wurde das alles hingenommen? Na, in dem einen entscheidenden Punkt wurde das nicht hingenommen, dass es veränderbar ist in der kritischen Theorie, während es Freud zufolge ja nicht veränderbar ist. Genauso in der Tradition der kritischen Theorie, diese Darstellung, die Vorstellung der Weiblichkeitsstruktur, so wie sie Freud andenkt, ist modifiziert worden, ist entscheidend weiterentwickelt worden, zum Teil problematisch, zum Teil sehr gewinnbringend, also da gab es beide Entwicklungsrichtungen. Diese Idee vom primären und sekundären Narzissmus folgt aus der Veränderbarkeit, das ist ein Punkt der kritischen Theorie sozusagen. Genau, meinten Sie noch etwas? Alles Mögliche wurde diskutiert. Also noch einmal das Problem in der kritischen Theorie oder Problem. Das Besondere daran ist, dass es oft widersprüchliche Formulierungen auch und Denkweisen in Bezug auf manche Punkte gibt. Das heißt, manchmal würde man auch sagen, das mit dem analen Charakter ist Blödsinn und dann wieder würde das eingeholt werden. Das kommt vor. Ich würde nicht sagen, dass die Fundamente der Freudschen Psychoanalyse in Frage gestellt wurden, außer in den gerade erwähnten Punkten. So. Ja? Ich brauche daran anschließend jetzt eine Frage. Ich habe auch schon mal irgendwo gehört oder gelesen, dass es auch innerhalb der kritischen Theorie, vor allem zum Beispiel auch zwischen Adorno und Fromm, auch ein ziemliches Problem oder eine ziemliche Frage war, inwiefern man überhaupt diese diese Erkenntnisse von Freud, die eigentlich auf Individuen zugeschnitten war, überhaupt noch so eine Gesellschaftskritik halt anwenden kann. Also vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen Ja, also es gab, wie schon letztes Mal angesprochen, auf jeden Fall diese Entfernung Erich Fromms sozusagen von den Gedanken der kritischen Theorie oder eine Meinungsdifferenz, nein, Meinung würde jetzt die kritische Theorie verwerfen, eine unterschiedliche Auffassung über die, diese Dinge. Der Punkt war, dass nichts verallgemeinert wird im Sinne einer Massenseele von der kritischen Theorie her, sondern eben gesagt wird, das sind nach wie vor diese Individuen. Wir schauen uns nur an, was mit den Individuen in der Masse passiert. Aber sie bleiben ja de facto Einzelne. Während Fromm und vor allem auch, naja, bei Reich, den hatte ich am Anfang zitiert, gab es diese Vorstellung, dass es dann eine Massenpsychologie tatsächlich in einem mehr massenseelemäßigen Sinne gibt. Vielleicht können wir uns das, weil wir jetzt schon die Zeit überschritten haben, mit Fromm noch aufbehalten, wenn wir da nochmal hineinkommen beim Antisemitismus. Ist es okay, wenn ich mir das aufschreibe und wir das noch nachholen, weil ich sehe, es wird schon zusammengepackt, wir sind schon 3 Minuten überfällig. Vielen Dank, ich weiß, wir sind jetzt nicht auf alle Fragen wieder zurückgekommen. Vielen Dank für die rege Diskussionsbereitschaft. Nach den Osterferien geht es also mit Michael Heinrich weiter. Er hat einen ganz kurzen Text von Marx für die Lernplattform geschickt. Ganz wenige Seiten, nur damit Sie nochmal Marx präsent haben, wenn es darum gehen wird. Also bis nach den Osterferien. Und der Büchertisch.